Irgendwie ist auch ein Teil von mir gestorben. Irgendwie ist auch ein Teil von mir gegangen. Irgendwie ist auch ein Teil von mir gestorben. Irgendwie ist auch ein Teil von mir gegangen. Irgendwie ist auch ein Teil von mir gestorben. Irgendwie ist auch ein Teil von mir gegangen. Ich war so sehr dabei, so in der Zeit, war so wunderbar, so wunderbar. Und dann viel zu leicht alles vorbei. Jeder geht seinen Weg, ja, es tut uns leid. Ja, es muss so sein, es muss so bleiben. Auch wenn ich stark bin, ist irgendwie ein Teil von mir gestorben. Irgendwie ist auch ein Teil von mir gestorben. Irgendwie ist auch ein Teil von mir gegangen. Irgendwie ist auch ein Teil von mir gestorben. Irgendwie ist auch ein Teil von mir gegangen. Neue Chancen, neues Glück, ja, das Leben ist auf deiner Seite. Ruh dich aus und schau dann zurück. Nimm Abstand, nimm Abschied. Du wirst dich wundern, wie du es irgendwann gelassen siehst. Doch reden ist leicht, ich weiß. Erst musst du durch das Tal und danach wird es, glaube mir, leider geil. Du kommst da raus, wenn du an dich glaubst und weißt, dieser Mensch, egal was war, er bleibt. Irgendwie ist auch ein Teil von mir gestorben. Irgendwie ist auch ein Teil von mir gegangen. Irgendwie ist auch ein Teil von mir gestorben. Irgendwie ist auch ein Teil von mir gegangen. Irgendwie ist auch ein Teil von mir gestorben. Irgendwie ist auch ein Teil von mir gegangen.